Abschnitt 25 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Spruch, Juni 1916. Wenn ihr mich weinen seht, fragt nicht, warum. Leid, das in Tränen steht, tröstet sich stumm. Wenn ihr mich fluchen hört, stimmt mich nicht mild. Zorn, der sich laut empört, schmilzt, wenn er schillt. Doch wenn ich trink und lach, lad ich euch ein. Freude wird grau und schwach, bleibt sie allein. Ende von Abschnitt 25.